Für die Filme der Woche ist heute Anke Lewicke ins Studio gekommen und wir kommen auch kinomäßig, zwar nicht einmal um die Welt, aber doch ziemlich weit herum und beginnen, Frau Lewicke, im Balkan und sehr musikalisch. Balkan-Melodie heißt der Film von Stefan Schwietert. Und wohin führt er uns genau? Ja, zunächst führt ihn die Reise gar nicht so weit weg. Es geht erstmal nur von der deutschen Schweiz in die französischsprachige Schweiz. Übersichtlich. Das ist übersichtlich. Da aber in ein ganz tolles Haus, und zwar das Haus des Ehepaares Cellier. Und das ist wirklich eine Fundgrube. Da gibt es Tonaufnahmen aus den 50er, 60er Jahren mit Balkanmelodien, viele Fotos und so weiter. Und zwar hängt das damit zusammen, dass Marcel Cellier, der war im Metallgewerbe unterwegs und ist schon eben in den 50er, 60er Jahren hinter dem eisernen Vorhang gefahren und hat da dann diese Musik für sich entdeckt, weil die immer so gelebtes Leben für ihn waren. Hat diese Tondokumente gesammelt, auch Platten herausgegeben, viele Radiosendungen. Und er ist es zum Beispiel gewesen, der den berühmten Panflötenspieler Georges Saint-Pierre entdeckt hat oder den Trachtenchor, das Mysterium bulgarischer Frauenstimmen. Und es ist ganz schön, zunächst ist der Film einfach belegter mit Fotos und vielen Tonausschnitten, Radioaufnahmen und Privataufnahmen, eben die Reisen, die dieser Marcel Cellier früher gemacht hat. Und dann setzt sich der Regisseur Stefan Schwietert selbst in der Bewegung und schaut, was die Musiker heutzutage noch machen. Also es ist eine Reise, erstmal ohne sich groß wegzubewegen, vom Wohnzimmersessel aus. Ist es denn auch eine Zeitreise, wenn da jemand zwischen seinen Fotos und Aufnahmen hin und her jongliert und wahrscheinlich auch sein Leben damit erzählt? Ja, natürlich, vor allen Dingen ist es auch eine Reise eben noch zu Zeiten hinter den eisernen Vorhang. Und da fällt dann doch immer auch wieder der Satz, dass in den sozialistischen Systemen folkloristische Musik eine große Rolle gespielt hat. Natürlich auch so politisch auf diesen ganzen Versammlungen eben hat man sich gerne damit geschmückt. Aber auch im Privatleben, weil sie doch relativ identitätsstiftend war, weil es da noch um Tradition und alte Bewahrung von Kultur geht. Und heute, wenn man die Musiker sieht, sind sie eigentlich viel mehr so zerrissen, weil ihre Musik ist heute im Westen nicht mehr so gefragt, weil es eben nicht mehr das Label Osteuropa und so weiter ist. Sie geben zwar noch Konzerte, aber es ist dann ganz schön zu sehen, wie eben im Privatleben die Musik immer noch eine sehr wichtige Rolle spielt, also bei Hochzeiten, wie dann die Freude zum Ausdruck kommt oder bei Beerdigungen die Trauer. Also das schaut man sich alles sehr, sehr gerne an. Und dann am Ende ist man aber wieder in dem Haus von Cellier und dann sagt er, ja, wenn meine Frau schlafen geht, lässt sie immer die Tür auf und ich spiele ihr dann noch eine schöne Melodie vor. Man mag den Film also auch hören und nicht nur sehen? Ja, das ist das Schöne, dass Stefan Schwietert eben nicht mit Kommentaren arbeitet, sondern einfach die Leute selbst zu Wort kommen lässt und die Musik wird eben auch ausgespielt und nicht nur angespielt. Jetzt kommen wir aber wirklich weit weg, jenseits von pittoresken Schweizer Wohnzimmern mit viel Balkanmusik. Jetzt geht's in den Nordwesten Grönlands ins ewige Eis. Inuk, so heißt der Film von Mike Magidson, der womöglich allein schon Nordgrönland wegen der Naturaufnahmen sehenswert ist? Ja, unendliche weite Weiße, kann ich nur sagen. Ich finde es ganz spannend, dass dieser Film jetzt in die Kinos kommt. Morgen geht ja die Berlinale los und die Berlinale erweitert sich ja von Jahr zu Jahr. Und jetzt gibt es ja auch eine Reihe Native Cinema, also da steht das indigene Filmschaffen im Vordergrund. Auch da geht es dann um Filme von den Inuit, wo man eben eintauchen kann in die fremde Kultur. Und dass das hier bei Inuk schon eine fremde Kultur ist, das lässt uns die jugendliche Off-Stimme schon zu Beginn erahnen. Sie erklärt uns, wir Inuit haben viele Worte für das Wort Eis und das hängt damit zusammen, das Eis ist unsere Seele. Aber dieses Eis ist eben auch voller Gefahren, das sieht man am Anfang. Da verliert der kleine Junge seinen Vater bei einem Unfall und dann gibt es einen Schnitt. Der Junge ist mittlerweile 16, 17, die Mutter hat sich von dem Unfall nie erholt, ist jetzt Alkoholikerin. Er ist auf sich alleine gestellt und muss sich eben durch sein Leben schlagen und der Film folgt ihm dabei. Also kein Werk, wo man dann genüsslich ja die Eisberge vorbeiziehen sieht, sondern wo man auch noch die sozialen Strukturen einer sehr einsam und auf sich gestellt lebenden Gesellschaft erlebt? Ja, auf alle Fälle. Der Regisseur selbst kommt ja aus Kalifornien, ist in Frankreich groß geworden und man merkt manchmal so ein bisschen die Außenperspektive, wo man auch so merkt, ah, da wird so ein gewisser Lebensstil auch verherrlicht. Also wenn eine Erzieherin über Inuk dann sagt, ich spüre, dass er aus dem Norden kommt, die Menschen sind so von einer Stille umgeben. Aber visuell nimmt der Film uns dann doch tatsächlich mit, auch in diese Zerrissenheit des Lebens. Also am Anfang spielt er noch in einer größeren Stadt, da sieht man, wie Inuk lebt. Das ist so ein großer Sozialblock mitten im Eis und man spürt, diese Architektur hat da eigentlich nichts zu suchen. Und dann wird er in ein Jugendheim geschickt, hoch oben im Norden. Und wenn er dann das erste Mal rausgeht und auf dieses Eismeer blickt, das ist einfach schon unglaublich. Da spürt man die ganze Verlorenheit und alles. Und wenn ich jetzt darüber anfange zu reden, werde ich natürlich auch esoterischer und banaler, als die Bilder des Films eigentlich sind. Aber man kann offensichtlich mit den Augen gut auf Expeditionen gehen bei Inuk, uns empfohlen von Anke Lewicke, ein Film des Kaliforniers Mike Magidson, der sich ins ewige Eis begab. Und davor stellte sie uns noch vor Balkanmelodie von Stefan Schwietert, wie man vom Schweizer Wohnzimmer direkt in die Balkanfolklore kommt. Danke, Anke Lewicke. Deutschlandradio.